Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 960 an Goethe, Weimar, 4. April 1804. Die Rezension ist geistreich und lichtvoll, so viel Übereinstimmung in den Hauptprinzipien zu finden, muss mich billig erfreuen, wenn auch über einzelne Besonderheiten noch kontroversiert wird. Auch über diese dächte ich mit einem so sinnverwandten Kunstrichter allenfalls noch einig werden zu können. Mündlich ein weiteres: Wenn Sie nichts anderes vorhaben, so will ich mich heut Abend um 7 einstellen. In mein Haus, wo noch ein Hustenlazarett ist, kann ich Sie nicht einladen. SCH